mein Passwort ist Schwächert. Es ist schön, wie mich dieser Machtsport erleichtert. Ich mach jetzt mal einen Post, wie viele Likes krieg ich jetzt? Wirklich komisch, wenn ich seh, wie viele Ladien sitzt. Geschmeidig verletzt, hab ich wieder mal die Grünen. Und warum gibt's die Leid für die Viecher so am Müll? Ich meine, ein Hund ist ja nicht ein Mensch. Weil er nicht so denkt, dass das nicht erkennt. Und wenn ein Hund, dann kostet Fleisch. Schmeckt jetzt wirklich besser als Menschenfleisch. Ich trag einen Mantel aus Fellmantel aus Birds. Was kostet die Welt für das wichtige Gleichgewicht? Sag ich oft oder nicht? Oft da zu spät ist, wenn ein geiler Beitrag nicht von die Leute gelesen wird, nur am gleichen Tag. Tja, Status gepostet, dass ich in den nächsten 2 Stunden tot bin. Like geil, leben so like geil, geil dann freeze, leben das Highlife. Für jeden Status bewirb ich einen Beitrag, dass ihr zu Likes kommt und zu Beifall. Like geil, leben so like geil, geil dann freeze, leben das Highlife. Für jeden Status bewirb ich einen Beitrag, dass ihr zu Likes kommt und zu Beifall. Und jetzt sitz ich da, so wie jeden Tag, Kopf an meinem PC und wichs man auf Instagram. Wenn ich fertig bin, schau ich mir ein paar Videos an, die ganz witzig sind, drum kick ich dann diesen geschissenen Daumen an und denk mir dann, das will ja. Jetzt ist Depper da und es ist ein Star, 10.000 Likes und schon bin ich ein Star. Also schmiede ich den Masterplan und leg das Deckbuch wieder weg. Überleg mir mal was Lustiges, irgend so ein Gag ohne Syndra mit dem Handy, so ein Sketch. Produzier halt irgend so ein Dreck und mach mich lächerlich dabei. Ist der Dreck dann endlich online? Ist der Ärger nicht mehr weit, dann kennt man mich weit und breit. Weiß den Idioten aus dem Netz, der alles macht für Likes. Hashtag like geil. Like geil, leben so like geil, geil dann freeze, leben das Highlife. Für jeden Status bewirb ich einen Beitrag, dass ihr zu Likes kommt und zu Beifall. Like geil, leben so like geil, geil dann freeze, leben das Highlife. Für jeden Status bewirb ich einen Beitrag, dass ihr zu Likes kommt und zu Beifall. Welcher Status, welches Klick, egal ob Facebook oder Instagram. Schau mir nützlich auf mein Handy, wie wenn ich behindert wär. Weil ich bin ja wer und Likes dann eine Anerkennung. Doch auf einmal nimmt mein Status ganz eine andere Wendung. Er wird überlesen, nicht mal 50 Leute haben dann gesehen. Hab jetzt so eine Übertreibung, echt ein Neid, kommt der Dreher. Wenn mein Nachbar 400 Likes hat und ich nicht einmal ja eins, so ist Queer aus dem Keller, so kann ich das nicht erzählen. Ich bin täglich mit jeglichen, ekligen Drecksgeschichten über mich und meine Person. Aber Hauptsache ich bin endlich bekannt. Doch meine Verwandtschaft tritt mich nicht mehr an und das nutze ich gleich mal aus. Schreib am Status und such Mitleid, denn mit Likes lebt sie's einsam, einfach vielleicht auch. Bist du behindert? Vielleicht, ja, das nächste Video explodieren, was hab ich schon zu verlieren? Like geil, leben so like geil, geil dann freeze, leben das Highlife. Für jeden Status bewirb ich einen Beitrag, dass ihr zu Likes kommt und zu Beifall. Like geil, leben so like geil, geil dann freeze, leben das Highlife. Für jeden Status bewirb ich einen Beitrag, dass ihr zu Likes kommt und zu Beifall.